Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1, am 11. Juli 1785. Du hast recht, lieber Körner, wenn du mich wegen der Bedenklichkeit tadelst, die ich hatte, dir meine Verlegenheit zu gestehen. Ich fühle es mit Beschämung, dass ich unsere Freundschaft herabsetze, wenn ich neben ihr deine Gefälligkeit noch in Anschlag bringen kann. Mir hat das Schicksal nur die Anlage und den Willen gegeben, edel zu handeln, dir gab es auch noch die Macht, es zu können. Du bist also ja nur glücklicher gefahren als ich, und doch war ich Alltagsmensch genug, durch meine Zurückhaltung stillschweigend einzuräumen, dass deine Überlegenheit im Glücke meinen Stolz empfindlicher schmerzt als die Harmonie unserer Herzen ihm wohltut. Ich hätte ja zu mir selbst sagen können, dein Freund kann unmöglich einen größeren Wert in seine Glücksgüter setzen als in sein Herz, und sein Herz gab er dir ja schon. Ich hätte mir selbst sagen sollen, derjenige Mensch, der gegen deine Fehler und Schwächen so duldend war, wird es noch mehr gegen dein Schicksal sein. Warum sollte er dir Blößen von dieser Art zum Verbrechen machen, da er dir jene vergab? Verzeih mir's, bester Freund, frühe Vorurteile der Erziehung und die immer und ewig zurückkehrende Erfahrung haben mein besseres Wissen überstimmt. Meine Philosophie kann für die Schamröte nicht, die mein Gesicht unwillkürlich färbte. Über Glücksgüter werden wir beide wohl von einerlei Meinung sein. Süße Empfindung ist es dem edlen Manne, sie zum Wohl eines Freundes anzuwenden. Ihre Aufopferung ist das Werk einer schönen Seele, aber ich hoffe, dass es noch eine größere Tugend und eine süßere Wollust als diese gibt. Siehst du, mein teuerster Ich, dem diese Quelle schöner Taten verstopft ist, ich muss so denken, zu meiner Beruhigung muss ich den Wert deiner Großmut heruntersetzen, muss ich Vorzüge und Genüsse des Geistes und des Herzens auf Unkosten jener erheben. Ich muss das tun, weil diese, aber nicht jene, in meiner Gewalt sind. Je höher meine Verbindlichkeit gegen dich steigt, desto höher muss ich dir meine Freundschaft anrechnen. Und ich kenne dich zu gut, als dass ich nicht im Voraus überzeugt sein sollte. Du würdest viel lieber den Wert dieser letzteren übertreiben, als mir die erstere schwer machen. Für dein schönes und edles Anerbieten habe ich nur einen einzigen Dank. Dieser ist die Freimütigkeit und Freude, womit ich es annehme. Niemals habe ich die Antwort gebilligt, womit der große Rousseau den Brief des Grafen Orloff abfertigte, der aus freiwilligem Enthusiasmus dem flüchtigen Dichter eine Freistätte anbot. In eben dem Maße, als ich mich gegen Rousseau kleiner fühle, will ich hier größer handeln wie er. Deine Freundschaft und Güte bereitet mir ein Elysium. Durch dich, teurer Körner, kann ich vielleicht noch werden, was ich je zu werden verzagte. Meine Glückseligkeit wird steigen mit der Vollkommenheit meiner Kräfte, und bei dir und durch dich getraue ich mir, diese zu bilden, die Tränen, die ich hier an der Schwelle meiner neuen Laufbahn dir zum Danke, zur Verherrlichung vergieße. Diese Tränen werden wiederkommen, wenn diese Laufbahn vollendet ist. Werde ich das, was ich jetzt träume? Wer ist glücklicher als du? Eine Freundschaft, die so ein Ziel hat, kann niemals aufhören. Zerreiße diesen Brief nicht. Du wirst ihn vielleicht in 10 Jahren mit einer seltenen Empfindung lesen, und auch im Grabe wirst du sanft darauf schlafen. Leb 1000-mal wohl. Mein Herz ist zu weich. In einigen Tagen schreib ich dir wieder. Lebe wohl. S.